von einem Antialkoholiker behandelt. So, ich darf die Gäste. Ich muss durch sein, wir müssen noch ein Lied spielen. Später, welches? Ja, 8x4. So, das war ja wohl das Lied, wo wir uns alle gerade ähnlich waren, oder ist da einer, der nicht mit uns ähnlich war? Wo? Aber wir gehen ja als Schafe, das kann ich euch aber sagen. Wir gehen nämlich mal nicht schaffen, wir bauen hier ab und da trinken wir einer. Da habe ich noch eine Durchsache, heute Abend ist ein Tremper da, der will noch Völklinge. Wer fährt denn heute Abend noch nach Völklinge, wenn er hier fertig ist? Du! Kimmst, wenn wir fertig sind, kommst du mal hin. Da kannst du nämlich einen Meierjo mitholen. Der ist nämlich auch da. Was machen wir? Nur, wer den Meierjo mitholt, der lebt gefährlich. Hilfe! Wer ist das denn? Mein Bart ist ab! Endgültig! Der Bart ist ab, Jungs. Ich hol die Faxe jetzt dick, das ganze Gelalle her. Musik! Müller Franz! Du alter Musikmacher! Aber mein lieber heiliger Mann, man muss doch mit dem Publikum und so. Die Leute wollen doch von der Show auch was haben. Der kommt da aus dem Bliesgau. Ne? Was heißt hier Show? Die Post muss abgehen!